Erster die Familien des Stammes Juda bekamen ihr Land im Süden, an der Grenze zu Edom und zur Wüste Zin. Zweiter ihre südliche Grenze begann am südlichen Ende des Salzmeeres. Dritter sie verlief dann südlich der Skorpionenstiege nach Zin und weiter südlich von Kadesbarnea nach Hezron, danach ging sie hinauf nach Adar und bog um nach Karka. Vierter von dort zog sie nach Azmon und weiter bis zum Bach Ägyptens, wo die Grenze am Meer endete, dies war die südliche Grenze. Fünfter die östliche Grenze war das Salzmeer bis zur Mündung des Jordan, während die nördliche Grenze an der Mündung des Jordan am Meer begann. Sechster danach verlief die Grenze hinauf nach Beth Hagla und nördlich von Beth Arbor, sie zog weiter hinauf zum Stein Bohans, dem Sohn Rubens. Siebter die Grenze ging dann von Debir im Tal Akkor nordwärts zum Gilgal, das gegenüber der Stiege von Adumim südlich des Baches lag, danach zog sie zum Wasser von Ensemes und weiter zur Quelle Rogel. Achter danach stieg die Grenze ins Tal Ben Hinnom hinauf, südlich des Jebusitergebiets, das Jerusalem ist, sie führte weiter auf den Gipfel des Berges, der westlich des Hinnomtals und am nördlichen Ende der Ebene Rephaim liegt. Neunter vom Berggipfel bog die Grenze zur Quelle Neftor ab und führte weiter zu den Städten des Berges Ephron, danach bog sie nach Bala um, das auch Kirjat Jerim genannt wird. Zehnter von Bala aus verlief die Grenze westwärts zum Berg Seir, dann nördlich des Bergrückens von Ha-Jerim, das Kesalon ist, sie ging hinab nach Beth-Semes und weiter nach Timna. Elfter danach zog die Grenze nordwärts zum Bergrücken von Ekron, bog um nach Sichron und führte über den Berg Bala weiter bis Jabneel, wo sie am Meer endete. Zwölfter die westliche Grenze war das Mittelmeer, dies waren die Grenzen für die Familien des Stammes Juda. Dreizehnter Kaleb, dem Sohn Jephunnes, gab Josua einen Anteil unter den Judäern, wie es der Herr befohlen hatte, dies war die Stadt Abas, der Vater Enaks, also Hebron. 14. Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sesai, Ahiman und Talmai. 15. Danach zog er gegen die Bewohner von Debir, das früher Kirjat Sefer hieß. 16. Kaleb versprach, wer Kirjat Sefer besiegt und einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. 17. Otniel, der Sohn des Kenas und Bruder Kalebs, eroberte die Stadt, und Kaleb gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. 18. Als Aksa zu Otniel kam, überredete sie ihn, ihren Vater um ein Feld zu bitten, sie stieg von ihrem Esel, und Kaleb fragte sie, was möchtest du? 19. Sie antwortete, gib mir ein Geschenk. Du hast mir Land im trockenen Süden gegeben, deshalb gib mir auch Wasserquellen. Da gab Kaleb ihr Quellen im oberen und im unteren Gebiet. 20. Dies war der Landbesitz, den die Familien des Stammes Juda erhielten. 21. Im südlichen Grenzgebiet Judas, nahe Edom, lagen Städte wie Kabzeel, Eder und Jagor. 22. Weitere Städte dort waren Kina, Dimona und Adada. 23. Dazu gehörten auch Kedes, Hazor und Itnam. 24. Ebenso Sif, Telem und Bealot. 25. Auch Hazor, Hadatta und Kerejot Hezron, das ist Hazor. 26. Weitere Orte waren Amam, Sema und Molada. 27. Dazu kamen Hazar, Gada, Hesmon und Beth Peleth. 28. Hazar Sual und Birseba mit ihren umliegenden Orten gehörten ebenfalls dazu. 29. Bala, Ijim und Ezem waren weitere Städte. 30. Ebenso Eltolat, Kisil und Horma. 31. Ziklag, Metmana und Sansana gehörten auch dazu. 32. Libaut, Silim und Enrimen waren die letzten der insgesamt 29 Städte mit ihren Dörfern in diesem Gebiet. 33. In der Ebene lagen Städte wie Estaol, Zorea und Asna. 34. Weitere Städte dort waren Sanoa, Enganim, Tapo und Enam. 35. Dazu gehörten auch Jarmut, Adolam, Socho und Azeka. 36. Saraim, Adetheim, Gedera und Gederotheim waren die letzten der 14 Städte mit ihren Dörfern in der Ebene. 37. Andere Städte in der Ebene waren Zenan, Hadasa und Michdal-Gad. 38. Ebenso Dilian, Mitzpe und Joktel. 39. Dazu kamen Lachis, Botzkart und Eglon. 40. Auch Kabong, Lamas und Kitlis. 41. Gederot, Beth Dagon, Nama und Makeda waren die letzten der 16 Städte mit ihren Dörfern in diesem Gebiet. 42. Weitere Städte waren Libna, Eta und Asan. 43. ebenso Jifta, Asna und Nizib. 44. Kegila, Achsib und Maresa waren die letzten der 9 Städte mit ihren Dörfern. 45. Die Stadt Ekron gehörte ebenfalls dazu, mit ihren umliegenden Orten und Dörfern. 46. Das Gebiet von Ekron bis zum Meer, das bei Asdod lag, umfasste auch viele Dörfer. 47. Asdod und Gaza mit ihren Orten und Dörfern bis zum Bach Ägyptens gehörten ebenfalls dazu, die westliche Grenze bildete immer das Mittelmeer. 48. Im Gebirge lagen Städte wie Samir, Yatir und Socho. 49. Dazu gehörten Dana und Kirjat Sana, das ist Debir. 50. Ebenso Anab, Estemo und Anim. 51. Gosen, Holon und Gilo waren die letzten der 11 Städte mit ihren Dörfern in diesem Gebirgsgebiet. 52. Weitere Städte im Gebirge waren Arab, Duma und Ezean. 53. Ebenso Janum, Beth Tabo und Afika. 54. Humta, Kirjat Aba, das ist Hebron, und Zior waren die letzten der 9 Städte mit ihren Dörfern. 55. Andere Städte waren Maon, Karmel, Sif und Juta. 56. Dazu kamen Jezreel, Jokdim und Sanoa. 57. Kain, Gibea und Timna waren die letzten der 10 Städte mit ihren Dörfern. 58. Weitere Städte waren Halhul, Bethzor und Gedor. 59. Marat, Bethanath und Eltekon waren die letzten der 6 Städte mit ihren Dörfern. 60. Kirjat Baal, auch Kirjat Jerim genannt, und Rabba waren 2 Städte mit ihren Dörfern. 61. In der Wüste lagen Städte wie Beth Arba, Middin und Sechara. 62. Nibsan, die Salzstadt und Engedi waren die letzten der 6 Städte mit ihren Dörfern in der Wüste. 63. Die Judäer konnten die Jebusiter, die in Jerusalem lebten, nicht vertreiben, deshalb wohnten die Jebusiter bis heute mit den Judäern in Jerusalem.